Ja, und meine Kinder, mein großer Sohn war 16 Jahre alt und mein kleiner Sohn 13 Jahre alt. Und mein Mann, ich habe Bescheid für mein Mann leider hat gesagt, kann nicht helfen. Ja, kannst du verlassen. Und ich habe plötzlich verlassen. Und ich bin ich war viele Depressionen und viele Stress für meine Heimatland. Warum? Ich kann nicht bleiben in meiner Heimatland. Nur Religion. Religion ist mein Herz, in meinem Kopf. Ja, ich muss entscheiden, welche Religion.